Hören Teil 3. 11. Hallo Gisela, hier ist Sibylle. Bist du fertig mit den Hausaufgaben? Gehst du mit mir einkaufen? Katrin kommt auch mit. Wir wollen in das neue Geschäft in der Hauptstraße gehen. Wir treffen uns um 5 am Kiosk vor der Schule. Komm doch auch. Tschüss! Hallo Gisela, hier ist Sibylle. Bist du fertig mit den Hausaufgaben? Gehst du mit mir einkaufen? Katrin kommt auch mit. Wir wollen in das neue Geschäft in der Hauptstraße gehen. Wir treffen uns um 5 am Kiosk vor der Schule. Komm doch auch. Tschüss!